du nicht Droge? Das erblitzt du immer dem listigen Trost, wer schlimme Schuhe und schon. Doch stets bestreckte dich wieder. O freier Mut, fromm, allein frag ich nach keinen. Doch des Feindes Neid zu Mut sich fügen, wird nur Schlauheit und List. Die Loge verschlagen sie übt. Wer zum Vertrage mir riet, versprach mir freier zu lösen. Auf ihn verlass ich mich nun. Und ehrenlustiger Neid!